Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur 7. Folge unseres kleinen Büchertischs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in eurer Lieblingskneipe. In unserem heutigen Format, der kleine Büchertisch, möchten wir kurze Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerlektüre vorstellen. Unter anderem bilden wir Bücher des Papirossa Verlags, insbesondere aus der Reihe Basiswissens, hier in Kurzform ab. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche, kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung einer Einführung nicht vollständig sein. Soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff oder einem historischen Thema. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Spanienkrieg. Das Buch aus dem Papirossa Verlag, das uns dabei begleitet, stammt von Peter Rau, der unter anderem Gründungsmitglied des Vereins Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik e.V. ist. Auf dem Klappentext lesen wir, als im Juli 1936 in Spanien die Reaktion gegen die demokratisch gewählte Volksfrontregierung putschte und bereits nach wenigen Tagen die Schützenhilfe aus Deutschland und Italien zugunsten der Militärs um Francisco Franco unumstößlich bewiesen war, eilten tausende Antifaschisten aus aller Welt der Republik zu Hilfe und kämpften in den legendären internationalen Brigaden. Die Vorgeschichte dieser Ereignisse und die politische und soziale Situation in Spanien werden hier ebenso beschrieben wie die umfangreiche materielle Unterstützung Francos durch den internationalen Faschismus. Dargestellt werden der Verlauf des Krieges selbst und die Konflikte im republikanischen Lager. Thematisiert wird zudem die verhängnisvolle Nicht-Einmischungspolitik der westlichen Demokratien, wobei westliche Demokratien hier in Anführungsstrichen steht, die neben der massiven Intervention seitens Hitlers und Mussolinis letztlich für die Niederlage der Republik verantwortlich war. Beleuchtet werden aber auch deren Versäumnisse, so wie die nicht immer uneigennützige Hilfe der Sowjetunion. Und genau so, wie es auf dem Klappentext steht, geht Peter Rau in seinem Buch auch vor. Es ist ein sehr lesenswertes, äußerst kompaktes Buch mit einer hohen Informationsdichte. Es ist erstaunlich, was auf gerade mal 120 kleinen Seiten alles an Inhalt steht. Ich möchte das Buch schon mal vorweg sehr empfehlen als Einsteigerlektüre für den Spanienkrieg oder auch für alle, die noch mal nachschlagen möchten. Hier steht wirklich eine ganze Menge drin. Also, vor der ersten zur zweiten Spanischen Republik. So beginnt das Buch und ich habe mir überlegt, zuerst mal über die Klassenverhältnisse im 19. Jahrhundert zu sprechen und die spezifische Ausgangslage Spaniens in den Fokus zu rücken. Die sozioökonomische Struktur Spaniens im 19. Jahrhundert, die unterschied sich grundlegend von den großeuropäischen Industriemächten, ja, wie es in England war, in Frankreich oder auch im Deutschen Reich. Während in jenen Ländern der Kapitalismus freier Konkurrenz, also im 19. Jahrhundert, zur vorherrschenden Produktionsweise geworden ist und sich mit rasanter Geschwindigkeit durchsetzte, die industrielle Revolution ganze Gesellschaftsstrukturen umformte und eine massive Urbanisierung einsetzte, blieb Spanien in vielen Regionen eher agrarisch und feudal geprägt. Wobei die Ungleichzeitigkeit der kapitalistischen Entwicklung die Regel ist. Also das ist überhaupt gar keine Ausnahme, dass kapitalistische Entwicklungsprozesse asynchron laufen und nicht in allen Ländern gleich weit fortgeschritten sind, sondern es ist kennzeichnend für die kapitalistische Produktionsweise, dass unterschiedliche Nationalstaaten sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Die industrielle Entwicklung beschränkte sich im Wesentlichen auf wenige städtische Zentren wie Barcelona und Bilbao im Baskenland, während der Großteil der Bevölkerung, insbesondere in Andalusien, Kastilien und Extremadura, weiterhin in der Landwirtschaft tätig war. Der Klassenwiderspruch verlief deshalb nicht in erster Linie zwischen Kapitalisten und einem städtischen Industrieproletariat, sondern Der Klassenwiderspruch kennzeichnete sich in dieser Zeit des 19. Jahrhunderts zwischen einer kleinen Oligarchie aus Großgrundbesitzern und einer riesigen Masse verarmter Landarbeiter, Pächter und vor allem Tagelöhner. Diese überkommen feudalen Eigentumsverhältnisse verhinderten nicht nur die soziale Mobilität, sondern auch eine stabile bürgerlich-kapitalistische Entwicklung. Die wenigen industriellen Zentren entwickelten zwar erste Keimzellen organisierter Arbeiterbewegung, also hier wieder der Verweis auf Barcelona in Katalonien und Bilbao im Baskenland, gestützt auf, und das ist auch auszeichnend für Spanien, anarchistische und sozialistische Ideen. Das Rückgrat der klassenbewussten Bewegung in Spanien bildete lange Zeit die landarmen Massen aus dem Land. Die lebten unter prekären Bedingungen und radikalisierten sich zunehmend. Und das ist anders als in England, wo zum Beispiel schon in den 30ern des 19. Jahrhunderts, also 1830, die Chartisten, oder Chartists, die Chartistenbewegung in einer frühen Industrialisierung wurzelte. Oder in Deutschland, wo sich das Proletariat im Zuge der Bismarckschen Reichsgründung politisch formierte. Da fand der Klassenkampf in Spanien vor allem in ländlichen Gebieten statt. Ja, mit Landbesetzungen, Hungerrevolten und Aufständen. Das ist natürlich kapitalistische Klassenherrschaft, aber die Entwicklung des Kapitalismus und auch auf der technischen Seite, die Industrialisierung ist in Spanien nicht auf dem gleichen Niveau wie in anderen europäischen Industriestaaten. Das ist erstmal der kennzeichnende Punkt für die wirtschaftliche Seite des 19. Jahrhunderts. Hinzu kam ein wachsender Widerspruch zwischen dem zentralistischen spanischen Nationalstaat und den Autonomiebestrebungen in Regionen wie Baskenland, Galicien und vor allem auch in Katalonien. Diese Regionen verfügten über eigene Sprachen, Kulturen und auch eine wirtschaftliche Dynamik. Gerade in Bilbao und in Barcelona war die wirtschaftliche Stärke schon so weit entwickelt, dass die Autonomiebestrebungen dieser Region noch verstärkt hat. Die Autonomiebestrebungen wurden vom Madrider Zentrum systematisch unterdrückt. Die Krone wollte das natürlich nicht. Die hatten Interesse, dass gerade die wirtschaftlich starken Standorte gebunden bleiben. Diese nationale Unterdrückung verband sich mit sozialen Kämpfen und verlieh dem spanischen Klassenwiderspruch eine zusätzliche territoriale Dimension. Gleichzeitig war der spanische Staat politisch und ideologisch durch den Katholizismus geprägt. Also jetzt kommen wir noch zur ideologischen Ebene. Ja, also der als ideologische Bastion der feudalen Verhältnisse fungierte. Und das ist definitiv noch ein Muttermal der vorherigen Gesellschaft, dem spanisch-feudalistischen Staat. Die Kirche war eine der größten Landbesitzer des Landes und zentraler Bestandteil der reaktionären Allianz von Thron, Altar und Militär auch. Ja, alles sehr klerikal. Die antiklerikale Bewegung jetzt auf der anderen Seite, getragen vor allem von den Anarchisten der CNT, war Ausdruck eines radikalisierten Klassenbewusstseins, das nicht nur die Besitzverhältnisse, sondern auch ihre geistige Legitimation ins Visier nahm. Hinzu kam der imperialistische Niedergang. Also mit der militärischen Niederlage gegen die USA, da gab es den Spanisch-Amerikanischen Krieg, der war 1898, und da verlor Spanien seine letzten überseeischen Kolonien, Kuba, Puerto Rico und die Philippinen. Also am Ende des 19. Jahrhunderts ist auch die kolonialen Aspekte von Spaniens im Niedergang. Also viel Wirtschaftliches wie Politisches wird auf eine sekundäre Stellung im europäischen Staatensystem relativ gerückt. Sie haben da schon das Nachsehen. Der Verlust des kolonialen Ausbeutungsraums, der verschärft jetzt die soziale Krise im Inneren und beraubt dabei der herrschenden Klasse eines Teils ihrer materiellen Basis. Die Versuche, durch Kolonialkriege in Marokko ein neues imperialistisches Projekt zu etablieren, endet in der Niederlage. Ja, und das trug dann dazu bei, zur weiteren Delegitimierung dieses Monarchie-Militärkomplexes. all diese strukturellen Widersprüche, ich habe die jetzt mal einzeln so aufgelistet, ja, und diese ganzen strukturellen Widersprüche im Laufe des gesamten 19. Jahrhunderts, die feudale Dominanz in der Landwirtschaft, die unvollständige Industrialisierung, die territoriale Zerrissenheit auf Grundlage unterschiedlicher Industriezentren und der Verlust der imperialen Vormachtstellung, all das formte eine ziemlich explosive soziale Konstellation. Das bildete den historischen Nährboden, auf dem sich der revolutionäre Aufbruch dann später der 30er Jahre und schließlich eben der dann daraus resultierende Spanienkrieg von 1936, der dann bis 1939 verlief, vollziehen konnte. Warum eigentlich Spanienkrieg? Die bürgerlichen Historiker nennen das ganz gerne einen Bürgerkrieg. Vielleicht erwähne ich das jetzt doch schon am Anfang. Sowohl Peter Rau, der Autor, als auch ich bestehen darauf, das Spanienkrieg zu nennen. Der Grund ist, ein Bürgerkrieg findet innerhalb der Nation statt, innerhalb eines Nationalstaates. Und es gab so viel internationale Einmischung innerhalb dieser drei Jahre von 1936 bis 1939, dass die Bezeichnung Bürgerkrieg sprachlich nicht ausreichend darlegen würde, wie sehr vor allem die deutschen und italienischen Faschisten die spanischen Faschisten mitgestützt haben, beliefert haben, selber mit an der Waffe gekämpft haben. Auf allen Ebenen wurde hier der spanische Faschismus mit unterstützt. Und um das sichtbar zu machen, ist der Begriff Spanienkrieg jetzt auch in dem Buch und auch jetzt im Rest der Folge verwendet. Fangen wir an mit dem 20. Jahrhundert. Also die soziale und ökonomische Struktur Spaniens war jetzt zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch tief im Feudalismus verwurzelt. Das habe ich ja erwähnt. Das bedeutet, um das mal ein bisschen transparenter zu machen und mit Zahlen zu untermauern, eine winzige Minderheit, etwa nur 0,2% der Bevölkerung, zumeist alte Adelsgeschlechter, kontrollierten 2/3 des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens. Die Zahl der Großgrundbesitzer belief sich auf etwa 200.000. 3 Millionen Kleinbauern und 2 Millionen landlose Landarbeiter unterhalb des Existenzminimums. Das ist die wirtschaftlichen größeren Kennzahlen für Spanien am Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Agrarstruktur verhinderte jede moderne Entwicklung im ländlichen Raum. Die Monokultur, die Ausbeutung durch Pächter und Großgrundbesitzer, verbunden mit der repressiven Gewalt, die diese auch durchsetzten, in dieser Zeit wurde ja auch Guardia Civil und so weiter etabliert, bestimmten das Leben auf dem Land. Der Aufstieg der republikanischen Bewegung brachte mit der Ausrufung der ersten spanischen Republik 1873, also noch am Ende des 19. Jahrhunderts, entsteht die erste spanische Republik. Das war die formale politische Veränderung. Ein föderalistisches Modell mit 15 Republiken über das gesamte Land. Schon ein Jahr später kam wieder die Rückkehr zur Monarchie unter Alfons dem 12. Muss man sich jetzt nicht merken, aber so hieß er. Das zementiert dann wieder die Macht der alten Eliten. Das war, also die erste Republik war mal so ein kleiner Ausflug. Aber es gründeten sich gleichzeitig sozialistische und anarchistische Organisationen in dieser Zeit 1873-74. Warum gerade diese Zeit? Das steht jetzt nicht in dem Buch von Peter Rau, aber es ist auch die Zeit des Gründerkrachs. Es ist auch die Zeit einer großen wirtschaftlichen Krise. Und dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, das wäre jetzt nochmal wirtschaftlich aufzuzeigen, anhand der kapitalistischen Krisenverhältnisse. Das kann ich jetzt hier nicht in Gänze leisten, aber der Zusammenhang zwischen Weltwirtschaftskrise 1870er Jahre, 73, 74 und eben diesen Bewegungen auch innerhalb Spaniens, das gehört schon zusammen. Als Spanien nach dem Verlust dann dieser Kolonien 1998 Kuba, Philippinen, Puerto Rico an die USA verliert, da kommt es jetzt zur nachgeordneten imperialistischen Machtherabsenkung. Und die Eliten, ja, die versuchen jetzt die Kolonialabenteuer in Marokko und über diesen Weg wieder zu alter imperialer Macht zu kommen, also wieder Kolonien zu erschließen und auf dem Weg wieder zur alter Größe zu finden. Das scheiterte, das ging vollkommen in die Hose, Dafür kennzeichnend ist zum Beispiel auch der Riffkrieg von 1921. Die soziale Not blieb jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts in Spanien, wie eben beschrieben. Mal so als Kennzahl, 1932 lag die Arbeitslosigkeit bei über 600.000. Viele in der Industrie, insbesondere im Baskenland und Katalonien, kämpften um ihre Existenz. Also nur weil das Industriezentren sind, heißt es ja nicht, dass die Arbeiterbewegung so stark ist, dass sie de facto zumindest Reformkämpfe gewonnen hat, sondern es ist wirklich noch ein extrem repressives Feld. Und in den Erntezeiten stieg für diese Tagelöhner, also die noch außerhalb von den industriellen Zentren als Tagelöhner auf dem Land arbeiteten, da konnte man in der Ernte mal 11 Peseten bekommen. Ja, und das waren alles mal so Geschichten, bei denen auch das Buch deutlich aufzeigt, ein Großteil der Bevölkerung lebt einfach unter dem Existenzminimum in dieser Zeit. Dann kommt es zu einer wichtigen Wahl. Ja, nämlich, die Voraussetzung war erstmal, dass am 14. April 1931 eine zweite Republik ausgerufen wird. Der Sohn von dem eben mal kurz erwähnten Alfons XII., der heißt dann auch König Alfons XIII., der wird verjagt, der geht ins Exil, der ist dann weg, der geht nach England. Und alle hoffen jetzt endlich auf soziale Reformen, dass die Zweite Republik länger hält und mehr verspricht. Doch die ersten republikanischen Regierungen unter dem Präsident Zamora und Ministerpräsident Azaña enttäuschten die Erwartungen der Massen. Zwar wurde eine neue Verfassung verabschiedet, die regionalen Autonomie versprach, also gerade wieder für Katalonien, Galizien und das Baskenland, aber die wirklich spürbaren Veränderungen für die werktätige Bevölkerung, die blieben weiterhin aus am Anfang der 30er Jahre. Die Erschütterung des alten Machtblocks Adel, Kirche, Militär und Großbourgeoisie blieb unvollständig. Also diese drei großen Säulen, eigentlich ja, drei bis vier Säulen, muss man sagen, also Adel, Kirche, Militär und Großbourgeoisie, der alten Ordnung blieben weiterhin die Grundlage bürgerlicher Herrschaft. Und 1933 gelang es der neu gegründeten rechten CEDA, das ist so eine ganz klerikale Partei, getragen von der katholischen Aktion, gewann dann diese Wahlen. Und das war wirklich ein schweres Ding. Die Gründe lagen nicht zuletzt in der Enttäuschung über ausbleibende Reformen und in der politischen Abstinenz der CNT, die ihren Mitgliedern zur Stimmenthaltung geraten hatte. Also die Rechten mobilisieren und die Klerikalen und sagen, wählt alle schön die CEDA. Die Sozialisten sagen, nein, wählt die Sozialistische Partei. Und die 1919 gegründete anarchistische Gewerkschaft CNT sagt, nein, geht nicht wählen. Die machen Wahlboykott. Und das Ergebnis ist, dass die CEDA gut abschneidet. Die neue Regierung unter dem Radikalrepublikaner Leroux, faktisch dominiert von der CEDA, machte sich sogleich daran, soziale Errungenschaften der vorherigen Jahre zurückzunehmen. Arbeiterrechte wurden eingeschränkt, die Landreform sabotiert, Gesetze zur Verteidigung der Republik werden eingesetzt, um linke Organisationen zu verfolgen. Also wieder ein sehr, sehr regressiver Kurs. Und dann passiert 1934 etwas ganz Wichtiges, nämlich der Aufstand in Asturien. Auch beschrieben als die sogenannte Oktoberrevolution von 1934. Also der reaktionäre Umschwung, der provozierte jetzt natürlich auch Widerstand. Im Oktober 1934 kam es in mehreren Teilen des Landes zu Massenstreiks. In Asturien, einem Zentrum des Bergbaus und der organisierten Arbeiterbewegung, eskalierte der Protest zum Aufstand. Vorwärts, wir sind die Bauern und darum heut Soldaten, adelante. Vorwärts, tot den Faschisten, die unser Land verraten, adelante, adelante, adelante. Unter Führung von Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten besetzten Bergarbeiter in mehreren Städten Und das halt über einen längeren Zeitraum, und die errichteten dort Räte. Die enteigneten die Unternehmen und setzten eine revolutionäre Ordnung durch. Tja, wie hat da die Regierung drauf reagiert, wie das so häufig ist in der Geschichte, mit brutaler Gewalt? General Franco taucht hier zum ersten Mal auf. Damals noch ein kleiner Offizier, und der führte marokkanische Söldner, die spanische Fremdenlegion, gegen die Arbeiter in die Schlacht. Die waren ziemlich berüchtigt für ihre Brutalität. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, ja, auch von diesen marokkanischen Söldnern. Über 2000 Arbeiter wurden dabei getötet. Zehntausende verhaftet und gefoltert. In Barcelona wurde der Autonomiestatus Kataloniens ausgesetzt, die Regionalregierung aufgelöst. Die Ereignisse in Asturien gelten heute als Generalprobe für den Putsch von 1936. Und als klares Beispiel dafür, dass die spanische Reaktion bereit war, jede demokratische Regung mit Terror zu ersticken. Mal ganz abgesehen davon, dass das auch nicht 1936 der Putsch, zu dem wir dann gleich kommen, nicht der erste Putsch war, sondern es gab schon Putschanläufe auch in dieser Zeit, die wurden nur häufig vorher erkannt. Und deswegen wurden dann die Verschwörer, die wurden dann entsprechend versetzt. Es fanden aber auch schon Gespräche statt mit den Führungen der deutschen und italienischen Faschisten in dieser Zeit, um sich hier den Rücken frei zu halten. Sollten wir einen Putsch machen, bräuchten wir von den deutschen und den italienischen Faschisten die entsprechende Unterstützung. Und das waren alles Dinge, die in dieser Zeit, 1934, schon einigermaßen einen Rahmen hatten. Aber das war jetzt erstmal die Niederschlagung in Asturien von dieser Oktoberrevolution. Die sozialen Frontlinien waren also spätestens 1934 offen zutage getreten. Auf der einen Seite standen die werktätigen Massen, organisiert in Gewerkschaften, linken Parteien und bäuerlichen Vereinigungen. Und auf der anderen Seite aus Großgrundbesitzern, Finanzkapital, Militär und Klerus. Diese Koalition, ökonomisch aber rückständig, ja, war politisch extrem durchsetzungsfähig. Wegen dem haben einfach auf brutale Repression gesetzt. Ja, braucht man keine Reform machen. Die Arbeiterbewegung war gespalten. Das war jetzt ein ganz großes Problem. Die haben zwar alle ihre Organisationen, um ihre Interessen zu artikulieren, aber die einzelnen Organe der Arbeiterbewegung, die vertragen sich nicht gut. Die CNT, also diese anarchistische Gewerkschaft, zählte über 1 Million Mitglieder, war also sehr, sehr groß in Spanien. Die sozialistische UGT war stark verankert, besonders in Madrid und Andalusien. Gleichzeitig hatte die KP Spaniens, PCE, neu organisiert und gewann unter der Losung des antifaschistischen Volksblocks an Einfluss. Also die sind noch nicht so präsent, kommen aber. Der politische Klassenkampf spitzte sich immer weiter zu. Das alte Regime war nicht reformierbar, wie die Ereignisse dann 33 und vor allem 34 mit der Oktoberrevolution, also der Niederschlagung Asturien, deutlich machten. Dabei sind jetzt viele Dinge in einem kleinen Büchertisch unterschlagen, mehrere Aufstände, andere Versuche, viel, was da schon am Straßenkampf passiert ist. Die politischen Spannungen ließen sich nicht mehr im parlamentarischen Bahn lösen. Der Faschismus gewann mit der Falange am Boden. Bürgerliche Kräfte riefen nach Ordnung, wie das immer so ist, und die Armee bereitete sich auf den entscheidenden Schlag jetzt schon mal vor. Also die soziale Frage war zum Machtkampf geworden und der Krieg eigentlich schon absehbar. Und was ist dann passiert? Diese 2 Jahre, 33 bis 35, die werden auch Bienio Negro genannt, also die 2 schwarzen Jahre. Das ist 2 Jahre sehr reaktionäre Herrschaft mit dieser Seda, 33 bis 35. Und da hatte sich die gesellschaftliche Lage in Spanien dramatisch zugespitzt. Repression, politische Morde, Rückschritte bei Sozialreformen sowieso, massive Entlassungen und wirtschaftliche Sabotage durch die Bourgeoisie prägten den ganzen Alltag. Die Arbeiterklasse, insbesondere in der Landwirtschaft, war Ziel systemischer Einschüchterung. Wie sah das aus, diese systemischen Einschüchterungen? Großgrundbesitzer schikanierten die Bauern und Tagelöhner. Außerdem gab es von Großgrundbesitzern oder auch Fabrikbesitzern immer wieder Kapitalflucht. Ja, wenn es denen zu bunt wurde mit ein bisschen Reform, dann haben die sofort ihren ganzen Kram gepackt, verkauft und haben irgendwie investiert ins Ausland. Ja, dann gab es ganze Betriebsstilllegung, Destabilisierung und da haben die, hat die herrschende Klasse auch ein Instrument gehabt, um ihre Einflussnahme auf die politische Klasse auszudrücken. In dieser Situation wurde dann im Januar 1936 ein breites Wahlbündnis gegründet, die Frente Popular, die Volksfront. Und das Bündnis, das sich da im Januar 36 gegründet hat, das vereinte bürgerlich-republikanische, sozialistische, kommunistische und regionalistische Kräfte. Natürlich auch anarchistische Kräfte. Ihr Programm war ein Mindestkonsens. Es war überhaupt nicht revolutionär, aber ein Bruch mit der Reaktion. Es ging um Amnestie für die Opfer der Repression nach dem Asturienaufstand von 1934. Ja, da wurden ja nicht nur 2000 Arbeiter getötet, sondern es wurden ja auch unheimlich viele Zehntausende verhaftet und gefoltert. Und da wollte man, das war ein ganz wichtiger Punkt, also mit den Genossen musste man sich auf jeden Fall solidarisch zeigen. Es ging um die Wiederherstellung der regionalen Autonomie, Verteidigung der republikanischen Verfassung, die es inzwischen gab, und soziale Reform. Die revolutionären Ziele der Massen blieben unerfüllt. Ja, aber es gab ein bisschen Hoffnung auf Wandel. Ja, es keimte so ein bisschen. Und dann gab es am 16. Februar, also einen Monat später, nachdem die Volksfront sich da gegründet hat, einen großen Wahlsieg. Ja, in der Cortes, das ist deren Parlament, das spanische Parlament. Er rang da unheimlich viele Mandate, 278 um genau zu sein, und damit ja doppelt so viel wie die Rechten und auch noch mehr als die liberale Mitte. Diese Wahl ja, vom Februar 36 wurde eine Volksabstimmung über die Republik selbst eigentlich. Und ein Großteil der Bevölkerung, und zwar auch dieses Mal viele von der CNT oder CNT-nahe Arbeiter und Bauern, gingen trotz traditioneller Wahlverweigerung, haben trotzdem CNT-nahe Anarchisten und die auch in der CNT waren, haben gesagt, nein, wir verweigern uns nicht der Wahl, wir gehen diesmal zur Urne. Und die Frente Nacional, das Bündnis der Rechten, die haben nämlich inzwischen auch ein Bündnis geschlossen, das sind so, sagen wir mal, Klerikalfaschisten, das erlitt eben diese Niederlage. Im Vatikan sprach man von einem Urteil zwischen Jesus und Lenin. Ja, so hat der Papst das eingeordnet. Ein Ausdruck der ideologischen Frontstellung, die diese Wahl eben darstellte. Unmittelbar nach der Wahl übernahm Manuel Azaña und Santiago Casares, der Quiroga taucht dann später immer mal wieder auf, die übernahmen jetzt erstmal die Regierungsführung mit dieser Volksfrontregierung. Ja. Unternehmer setzten auf Aussperrung und Kapitalflucht. Ja, die fanden das überhaupt nicht lustig, dass da jetzt so eine Volksfrontregierung mit Reformideen gewählt wurde. Die Kirche agitierte gegen die Republik und faschistische Kader der Falang verübten gezielte Anschläge. Die Reaktion bereitete sich auf die militärische Konterrevolution vor. Der offene Putsch war nur eine Frage der Zeit. Die Militärverschwörung gegen die Republik hatte da einen ganz klaren sozialen Charakter. Sie war der Versuch der alten herrschenden Klasse, der Landeigentümer, der Industriellen, des Militärs und der Kirche, die zunehmende Macht der Arbeiterklasse, der Bauernbewegung und der linken Parteien gewaltsam zu zerschlagen. Bereits im Frühjahr 36 war ein Putsch für den 20. April schon vorgesehen. Der wurde aber entdeckt. Ja, da haben ein paar republikanische Stellen aufgepasst. Und der konnte dann wieder mal verhindert werden. Das ist im Vorfeld schon mal historisch passiert, aber hier wirklich schon direkt nach der Wahl im April hat man das dann versucht. Die führenden Generäle, darunter war auch einer Franco, die wurden in entfernte Garnisonen versetzt. Franco etwa auf die Kanarischen Inseln. Ja, das sind so halbherzige, politisch äußerst defensive Haltungen dazu. Aber erstmal die Situation, dass das hier ein Ausdruck vom Klassenkampf ist, das passt natürlich auch in einen Faschismusbegriff, wie ihn Reinhard Kühnel und auch Reinhard Opitz benutzen. Also hier sehen wir den Abwehrkampf einer herrschenden Klasse, und zwar einer kapitalistischen Klasse. Diese herrschende Klasse ist jetzt gegen die Proletarier gerichtet. Die gewinnen nämlich an Einfluss, die gewinnen an politischem Einfluss, die fangen an zu streiken, die fangen an, Reformen durchzusetzen. Und damit sich jetzt diese alte herrschende Klasse durchsetzen kann, setzen sie auf einen gewaltsamen Putsch und übertragen die Macht in Hand von diesen klerikalen, militanten Faschisten. Kommunistische Abgeordnete wie José Díaz, die warnten im Parlament vor den offenen Reaktionären eben in dieser Armeeführung. Zitat: Wir wollen nicht, dass in der Armee Elemente fortbestehen können, deren einwandfrei reaktionäre Tendenz bekannt sind. Und gemeint waren damit Franco und Konsorten. Der Wille zu einer entschlossenen Säuberung, der fehlte. Also man hätte ja sehen können, wer sich da organisiert, wer da einen Putsch vorbereitet. Man hat das ja historisch auch schon gesehen in anderen Ländern, ob das jetzt der Kapp-Putsch war oder auch der Marsch auf die Feldherrenhalle, der Marsch auf Rom. Das sind alles Geschichten, da hätte man natürlich schon die Gefahr der Faschisten erkennen können. Die Regierung setzte auf Legalisierung statt Konfrontation und machte sich blind für die drohende Katastrophe. Inzwischen eskalierte die Gewalt auf den Straßen. Politische Attentate durch Phalangisten häuften sich. Und am 12. Juli, wir sind 1936, da wurde noch ein Leutnant Castillo, das war ein republikanischer Offizier und Sozialist, der wurde in Madrid auf offener Straße erschossen. Im Juli. Das war kein Einzelfall, aber das war so der Tropfen auf dem heißen Stein. Dann gab es so eine organisierte Kampagne der Destabilisierung. Und von der Reaktion, die haben jetzt umgekehrt ausgerufen, die Rettung der Nation müssten sie machen. Ja, eine bürgerkriegsähnlichen Zustände, müssen jetzt sagen, wir retten die Nation. Und haben dann nur Tage später José Sotelo, ja, das war ein monarchistischer Abgeordneter, der hat dann den, ja, wie hat er das gemacht? Der hat eigentlich einen Militärputsch ausgerufen. Pronunciamiento. Das ist ja ein Militärputsch und dieser Sotelo hat das dann einen Tag später, hat er den ausgerufen, ne? Rettung der Nation. Da gab es noch einen Haufen Ermordungen auf der offenen Straße. Und er forderte jetzt so eine Vergeltungsaktion von, ich glaube, da wurden noch Polizisten, sind da auch auf der Straße ums Leben gekommen, wurden erschossen und republikanische Kräfte ermordet. Also auf beiden Seiten kocht das immer weiter hoch, auch auf der Straße. Und die Rechte inszeniert ihn irgendwie als Märtyrer, so einen von denen. Und das beschleunigt jetzt die Verschwörung. Und dann dauert das nochmal bis zum 17. Juli, also auch alles sehr, sehr kurz getaktet, im Jahr 36. Und dann begann das Ganze in Spanisch-Marokko. Und da begann dann am 17. Juli der offene Aufstand. Der Kommandeur der Kolonialtruppen in Melilla ließ das Radio Cuerta das Signal zum Aufstand senden. Am folgenden Tag weitete sich der Putsch, also dann am 18. Juli, auf Garnison in ganz Spanien aus, unterstützt von monarchistischen, faschistischen und klerikalen Organisationen. Es griff ein großer Teil der Offizierkorps zur Waffe. Nicht zur Verteidigung Spaniens, sondern zur Wiederherstellung der alten Klassenherrschaft. Der Umsturz gelang nur teilweise. In vielen Städten, allen voran Madrid, Barcelona, Valencia, vereitelte die organisierte Arbeiterbewegung diesen Putsch. Bewaffnete Milizen, republikanische, tatsächlich auch Polizei- und Armeeteile, sowie die Bevölkerung, ja, verhinderte dort die faschistische Machtübernahme. Das ging auch viel mit Streik einher. Es war der Beginn eines neuen Krieges. Nicht bloß zwischen zwei politischen Lagern, sondern ein Klassenkrieg zwischen revolutionären Kräften und den Repräsentanten der Reaktion. Und das Ganze getragen von einem dann kommend internationalen Konflikt zwischen Faschismus und Antifaschismus. Schauen wir uns diesen Militärputsch noch etwas genauer an. Also 17. Juli 36 begann der lange vorbereitete Putsch der faschistischen Generäle. Nicht im Kernland, sondern in den Kolonialgebieten, Spanisch-Marokko. In diesem Melilla wurde der Chef der Garnison von aufständischen Truppen abgesetzt. Dem Hauptquartier der Kolonialverwaltung, Da wurden strategisch wichtige Punkte schnell unter Kontrolle gebracht. Der Widerstand der dort stationierten republikanischen Fliegereinheiten wurde im Artilleriefeuer brutal erstickt. Ja, also waren republikanische Fliegereinheiten und die hatten dann gar keine Chance. Und mit diesem ersten blutigen Akt offenbarte sich die kompromisslose Zielsetzung des Putsches. Kein politischer Machtwechsel, sondern eben die vollständige Zerschlagung der Republik. Und General Franco, der in diesem Zeitpunkt, weil der versetzt wurde, weil er schon vorher Scheiße gebaut hatte, Militärgouverneur auf den Kanarischen Inseln, der war dann schon 2 Tage später, am 19. Juli, ja, kam der schon wieder zurück. Und zwar bestieg der eine bereitgestellte Maschine. Und da gibt es jetzt so 2 Quellen, wo man sich nicht ganz einig sind. So schreibt das auch Peter Rau. Also nach einer Quelle war da ein britischer Dragon Rapid. Und laut anderen Berichten war da eine deutsche Lufthansa-Maschine. Also Deutsche oder Briten, irgendjemand flog den Kerl dann nach Tetuan, um die, das war dieses Hauptquartier, dieses Tetuan. Und da war dann die Befehlsgewalt über die Kolonialtruppen, die übernahm dann der Franco schon am 19. Juli. Alles in diesem Juli 1936. Kurz darauf veröffentlichte dann Franco eine Proklamation, in der er die Entscheidung der Armee verkündete, nämlich die Ordnung in Spanien wiederherzustellen. Unverhohlen drohte er natürlich mit Gewalt, das machen spanische Faschisten so, das machen alle Faschisten so. Zitat, die Repressalien, die wir üben werden, werden genau dem Widerstand entsprechen, der uns entgegengesetzt werden sollte. So in seiner Proklamation vom 19. Juli. Auf Seiten der Putschisten traten auch monarchistische Freiwilligenverbände wie die Requetes in Erscheinung, die als paramilitärische Einheiten der carlistischen Bewegung agierten und zum Kampf gegen die Republik aufriefen. Die republikanische Reaktion ließ jedoch ja, dann eben nicht lange auf sich warten. Die hatten ja formell die gewählte Herrschaft über die Regierung. Und dann drückte sich ein landesweiter Generalstreik aus. Der wurde ausgerufen. In dem Fall wurde bereits nach einer Woche dieser Aufstand, dieser Generalstreik der werktätigen Massen in einigen Regionen durch die faschistischen Truppen einfach blutig niedergeschlagen. Also die Leute haben gestreikt. Das hatte ja zum Beispiel, wenn man das historisch vergleicht, 1920 beim Kapp-Putsch gab es auch einen Generalstreik. Und da hat das auch funktioniert. Hier sind die Franquisten, also die spanischen Faschisten unter Franco, haben diesen Generalstreik einfach blutig niedergeschlagen. Trotzdem verlief die Verschwörung keineswegs reibungslos. Also man kann jetzt nicht sagen, die sind da einfach durchmarschiert. Das haben sie sich anders vorgestellt. Der Plan war eigentlich, ganz Spanien innerhalb von 12 Tagen unter Kontrolle zu bringen und nicht, dass das Ganze 3 Jahre dauert. Insbesondere in den Reihen der Luftwaffe und der Marine stieß dieser Putsch auf entschiedene Ablehnung. Ein bemerkenswertes Beispiel war zum Beispiel das Torpedoboot Churruca, das bereits eine Einheit der berüchtigten Regulares, also diese marokkanischen Söldner, die vorhin schon mal erwähnt wurden zur Niederschlagung von dem Asturien-Aufstand von der Oktoberrevolution. Diese marokkanischen Söldner, bekannt eben für ihre Grausamkeit, die sollten eigentlich nach Cadiz übersetzten. Und da meuterten jetzt am 20. Juli, also auch ein Tag nachdem Franco ankommt, alles sehr enger Zeitraum, in diesem 20. Juli, fangen schon die Marine an zu meutern und sagt, Moment, da machen wir nicht mit. Die Mannschaft entledigte sich dann der Offiziere. Matrosen anderer Schiffe folgten dann auch diesem Beispiel. Damit wurde ein zentraler Bestandteil des Putschplans, nämlich der massive Truppentransport von Marokko nach Spanien, empfindlich gestört. Der deutsche Botschaftsrat Hans-Hermann Völkers berichtete entsprechend nach Berlin, Zitat, Abfall der Marine, den ersten Strich durch die Rechnung Frankos gemacht. Das hat dieser Völkers erstmal nach Deutschland weitergegeben. In diesen Worten drückte sich das zentrale Problem der Putschisten nämlich auch aus. Der erwartete militärische Automatismus, der blieb aus. Weil weite Teile des bewaffneten Apparats nicht bereit waren, sich in den Dienst der Reaktion zu stellen. Gleichzeitig organisierte die Frente Popular den Widerstand, also die Volksarmee. Ministerpräsident Quiroga, vorhin schon mal erwähnt, trat am 19. Juli zurück, weil er hat gesagt, ich komme hiermit nicht klar. Am Tag darauf übernahm José Giral oder Giral von der republikanischen Regierungsführung. In Madrid riefen die republikanischen Kräfte zum Generalstreik auf, also auch direkt wieder Generalstreik. Die Guardia de Asalto, das sind die republikanischen Sturmgarden, so eine Art erweiterte Polizei, militärische Polizei vielleicht, aber auf der republikanischen Seite. Die öffneten ihre Depots und verteilten Waffen an die Bevölkerung. Überall in der Hauptstadt, in Madrid, wurden Barrikaden errichtet, bewaffnete Arbeiter patrouillierten durch die Straßen und die Capitania General, also das Hauptquartier der Putschisten, das ist jetzt das Hauptquartier der Putschisten, das wurde gestürmt und eingenommen. Also man wehrte sich auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass alle dann den Kopf in den Sand gesteckt hätten, sondern von vornherein wehrte man sich und das republikanische Regierung geschlossen mit den arbeitenden Massen. Ähnlich entschlossen, und mit denen halt die meuterten, das muss man auch dazu sagen, also gerade in der Marine und der Luftwaffe. Ähnlich entschlossen handelten die Arbeiter in den katalanischen Metropolen, also auch in Barcelona wurde zum Generalstreik aufgerufen. Unter aktiver Beteiligung anarchistischer und kommunistischer Organisationen konnte der Putsch in der Stadt zerschlagen werden. In den baskischen Provinzen, die ohnehin über eine starke Autonomie Arbeiterbewegung verfügten, blieb der Vormarsch der Putschisten ebenfalls stecken. Also auch da kamen sie nicht weiter, weder in Barcelona noch im Baskenland. Insgesamt blieben mehr als zwei Dritteln des Landes, darunter nahezu allen industriellen Zentren, die Volksfront die dominierende Kraft. Im Juli 1936. Zu den bemerkenswertesten Aspekten der ersten Tage des Widerstands gehört die frühe internationale Solidarität. Denn noch bevor die internationalen Brigaden gebildet wurden, schlossen sich ausländische Antifaschisten spontan den republikanischen Milizen an. Darunter viele Teilnehmer der geplanten Arbeiterolympiade in Barcelona. Die sollte am 22. Juli beginnen. Und statt Sport zu machen, traten sie jetzt den Faschisten entgegen. Das Ganze hatte die Bewandtnis, dass in Berlin die eigentliche Olympiade stattfand und damit waren einige antifaschistische Arbeiter nicht einverstanden. Und deswegen war in Barcelona eine Arbeiterolympiade als auch politisches Symbol geplant. Und an dem Tag, also 22. Juli, da gründete sich schon die Grupo Thälmann. Ja, benannt nach dem inhaftierten deutschen KPD-Vorsitzenden. Rührt die Trommel, fällt die Bajonette, vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette, auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Gruppe bestand anfangs nur aus 12 Personen, gar nicht viele. Ja, und die entwickelte sich dann aber rasch weiter. Es war aber die erste. Schon einen Monat später entstand daraus, hat man das nicht mehr Grupo Thälmann genannt, sondern Centuria Thälmann. Ja, das war als 13. Hunderschaft der Milizia Carlos Marx an die Front in Aragon geschickt worden. Ja, so fing das alles an. Alles immer noch im Juli 1936, sehr dichte Zeit. 17. Juli fangen die an in Marokko, 18. Juli geht das weiter nach Spanien, Kernland. Am 19. kommt Franco angeflogen und proklamiert, dass jetzt Krieg ist. Und am 22. Juli bildet sich dann schon die Arbeitermiliz, also die Grupo Thälmann. Ja? Internationale Unterstützung von Anfang an. Aber nicht nur die Deutschen, auch die italienischen Antifaschisten organisierten sich. Ne? Zunächst in der Einheit Giustizia e Libertà, später unter dem Namen Centuria Gastone Sozzi. Diese frühen internationalen Freiwilligeneinheiten bilden den Grundstein für die späteren internationalen Brigaden. Ausdruck einer proletarischen Solidarität, die über Grenzen hinauswuchs und dem faschistischen Angriff einer internationalen Antwort entgegenstellte. Am 27. Juli wurde der Sonderstab W unter Leitung von General Helmut Wilberg eingerichtet. Seine Aufgabe war die Koordination deutscher Militärhilfe für Franco. Also auch schon 27. Juli, 10 Tage nachdem das überhaupt in Marokko ausgerufen wurde, sagt schon ein deutscher General, Sonderstab W, der Helmut Wilberg, wir müssen das jetzt Ganze koordinieren, damit wir die Militärhilfe für Franco bereitstellen. Noch im selben Monat begannen Transportflüge mit U-52-Maschinen, die Soldaten und Munition von Marokko aufs Festland brachten. Am 28. Juli, wieder einen Tag später, wir sind immer noch im gleichen Monat, startete im Rahmen des Unternehmens Feuerzauber die groß angelegte Luftbrücke zur Unterstützung Frankos. Und zwar bis Ende September wurden große Teile der spanischen Truppen, also der frankistischen Truppen, nach Spanien geflogen, von deutschen Maschinen. Das war das Unternehmen Feuerzauber. Am 12. August trafen 20 weitere Maschinen aus Deutschland in Sevilla ein, darunter 28 moderne Bomberflugzeuge. Die Legion Condor meldete sich offiziell am 6. November 1936 einsatzbereit. Die bestand aus rund 6.500 deutschen Soldaten unter dem Kommando von General Hugo Sperle. Der Generalfeldmarschall Hermann Göring, der erklärte später vor dem Nürnberger Tribunal, also 45, man habe Spanien genutzt, um die neue Luftwaffe taktisch und waffentechnisch im scharfen Schuss zu erproben. Ein Zitat. Über den gesamten Krieg hinweg flogen etwa 25.000 deutsche Soldaten. Die Maschinen hießen damals ME-109, HE-111, U-87 und so weiter. Und es handelte sich nicht um nur Freiwillige, wie das von manchen Historikern so besetzt wurde, sondern auch einfach um reguläre Einheiten der Wehrmacht. Berücksichtigt wurde insbesondere die Kampfgruppe 88. Deshalb, weil sie im April 37 den baskischen Ort Gernika bombardiert. Zwei Drittel des Ortes wurden vollständig zerstört. Und dieses Massaker an der Zivilbevölkerung wurde zu einem Symbol des faschistischen Terrors. Ja, künstlerisch verewigt durch Picassos berühmtes Gemälde in Gernika. Das Original ist immer noch nicht in Gernika, das ist heute noch in Madrid. Es steht zwar in Gernika ein großes Bild von Picasso, also kein Original, aber das Ursprüngliche ist immer noch nicht in Gernika zurück. Deutschland stellte Franco für seine Militärhelfer eine Rechnung am Ende über 500 Millionen Reichsmark aus. Also es waren keine Geschenke. Jetzt waren aber die Frankisten auch nicht so dick in der Kohle. Deswegen wurde das später größtenteils mit spanischen Rohstoffen beglichen. Eisen, Kupfer und kriegswichtige Substanzen wie Quecksilber. Und ein großer Nutznießer dieser ökonomischen Komplizenschaft war vor allem die EG Farben-Konzern. Der hatte 14 Niederlassungen der größten, also damit der größte ausländische Investor in Spanien. Und im Gegenzug dafür, dass IG Farben da so viele wichtige Sachen bekommen hat, wie Quecksilber, Kupfer, Eisen, stellte IG Farben dem faschistischen Spanien eigens entwickelte Stabbrandbomben vom Typ B1E zur Verfügung. Die kamen übrigens auch in Gernika schon zum Einsatz. Die faschistische Intervention in Spanien war nicht nur militärisch entscheidend, sie war Ausdruck einer internationalen Klassenstrategie. Die Bourgeoisie Europas, dort wo sie sich in Form faschistischer Regime organisiert hatte, intervenierte brutal gegen den Versuch einer sozialen Revolution. Spanien wurde zum Vorfeld des kommenden Weltkrieges und zum Testfeld für moderne Kriegsführung gegen die Arbeiterklasse. Kommen wir zur Farce der Nicht-Einmischung. Im Oktober 36, also 3-4 Monate nachdem der Spanienkrieg begonnen hatte, da ließ sich Franco offiziell zum Caudillo, zum Führer, zum Generalissimo ernennen. Ein Schritt zur zentralisierten faschistischen Machtübertragung. Die Reaktionen der sogenannten westlichen Demokratien waren geprägt von Scheinneutralität und realer Parteinahme für die Reaktion, also für die Frankisten. Zum Beispiel, der britische Premierminister Baldwin machte unmissverständlich klar, dass Großbritannien keine Einmischung in den spanischen Konflikt wünsche. Diese Haltung wirkte sich unmittelbar auf Frankreichs Verhalten aus. Da war der sozialistische Premierminister Léon Blum und dessen Regierung ursprünglich hatte die noch vertraglich Waffenlieferungen an Spanien zugesagt, also an die Volksfrontregierung. Tja, dann wurden die aber zurückgezogen, weil Baldwin und der Premierminister Baldwin in England sagte, nee, da halten wir uns alle raus. Unter dem Druck Londons schlug Blum Anfang August schon, also schon im August 36, eine allgemeine Politik der Nicht-Einmischung vor. Offiziell eine Maßnahme zur Eindämmung des Konflikts. In Wahrheit jedoch ein faktisches Embargo gegen die Republik. Frankreich unterwarf das demokratisch legitimierte Spanien, also die Volksregierung, einer regelrechten Blockade. Während italienische und deutsche Truppen offen intervenierten, wurde der Volksfront jegliche Unterstützung verweigert. Obwohl das Völkerrecht auf Seiten der Spanischen Republik stand, setzte sich die Politik der Nicht-Einmischung durch. Am 17. bzw. am 21. August traten Deutschland und Italien dem sogenannten Nicht-Einmischungsabkommen bei. Beide Länder versprachen offiziell, sich weder direkt noch indirekt in den in Anführungsstrichen Bürgerkrieg einzumischen. Der deutsche Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath, der erklärte gegenüber dem französischen Botschafter pflichtschuldig die deutsche Neutralität, während sein italienischer Kollege Ciano ebenfalls betonte, keine Einmischung vorzunehmen. Insgesamt traten 27 europäische Staaten dem von Großbritannien und Frankreich initiierten Non-Intervention-Komitee bei, darunter auch die Sowjetunion. Die USA schlossen sich zwar formal nicht an, erklärten ebenfalls aber ihre Neutralität und die untersagten ihren US-Bürgern die Einreise nach Spanien. Was die USA nicht schwierig fand, war weiterhin uneingeschränkte Wirtschaftsbeziehungen zu den Putschisten zu pflegen. Ja, ein klarer Akt politischer Doppelmoral wurde hier historisch gekennzeichnet von den USA. Dem Non-Intervention-Komitee wurde im Verlauf der Monate zahlreiche Beweise über massive Vertragsbrüche vorgelegt. Besonders Portugal und Italien traten trotz ihrer Unterzeichnung als offene Kriegsparteien auf. Die Sowjetunion protestierte vehement und warnte wiederholt vor der Verwandlung des Nicht-Einmischungsabkommens in eine Schutzwand für die faschistische Militärhilfe. Und deswegen haben Vertreter der UdSSR, die lieferten dem Komitee zahlreiche Berichte und immer wieder Berichte über diese Verstöße. Intervention und kriegsrelevante Lieferungen durch faschistische Staaten. Also vornehmlich die Deutschen und die Italiener, aber auch die Portugiesen unter Salazar. Im Oktober 36 erklärte die sowjetische Delegation das Abkommen offiziell für gescheitert und kündigte den Austritt an. Sie haben sich das eine Weile angeguckt und haben dann gesehen, okay, das ist für die eine Seite nur schädlich und die Frankisten, die Putschisten, für die läuft das sehr gut mit dieser Nicht-Einmischung. Und da gucken wir nur dabei zu, wie die arbeitende Klasse und auch die gewählte Volksregierung niedergemacht wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und deswegen stellt Moskau klar, dass das Nicht-Einmischungsabkommen zu einem Fetzen Papier verkommen sei. Zitat. In der Folgezeit wurde die UdSSR, neben Mexiko muss man hier sehr deutlich unterstreichen, zum wichtigsten internationalen Unterstützer der Spanischen Republik. Die SU lieferte Waffen, Munition, Flugzeuge und militärische Berater. Mexiko wiederum unterstützte die Verteidiger der Republik ebenfalls mit Gewehren und Ausrüstung. Im Dezember 36, also jetzt läuft das Ganze so ein halbes Jahr, bekannte sich das italienische Regime offen zur Farce. In Mussolinis Leib- und Magenblatt, der Roma Fascista, das ist eine Zeitung, da stand zu lesen, die Farce der Nicht-Einmischung ist zu Ende. Für uns hatte sie nie begonnen. Diese Worte enthüllten, was längst Realität war. Die Nicht-Einmischung war eine politische Schutzbehauptung der westlichen Staaten, um das Eingreifen gegen die Spanische Republik zu blockieren. Während sie de facto die faschistische Intervention duldeten oder sogar deckten. Großbritannien und Frankreich verharrten bis zum Ende des Spanienkriegs 39 in ihrer passiven Haltung. Sie weigerten sich, die Legitimität der Volksfrontregierung anzuerkennen, riegelten Grenzen und Lieferwege ab und lieferten damit die Republik der internationalen faschistischen Offensive aus. Ein historisches Versagen, das nicht nur den spanischen Arbeitern und Bauern die Revolution raubte, sondern Europa auf direktem Weg auch in den Zweiten Weltkrieg führte. Das haben Großbritannien und Frankreich in diesem Moment nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Ein ganz wichtiges Thema, das man natürlich nicht aussparen darf, sind die internationalen Brigaden. Der antifaschistische Kampf in Spanien, der rief bereits in den ersten Wochen nach dem Putsch eine internationale Solidaritätswelle hervor. Und zwar aus mehr als 50 Ländern entsandten tausende Freiwillige, darunter Kommunisten, Sozialisten, Republikaner, Anarchisten, in der Mehrheit aus der Arbeiterklasse. Und es war eine Mobilisierung, die ihre Wurzeln im 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale, also der Komintern, im Juli, August 1935 hatte. Damals hatte die von Georgi Dimitrov geführte Organisation eine strategische Wende vollzogen. Statt der Sozialfaschismus-These von 1928, die Sozialdemokraten als Hauptfeind kennzeichneten, rückte nun, und das ab 1935, eben bei dieser von der Komintern von Georgi Dimitrov, 1935 ausgesprochenen, die Einheits- und Volksfront aller antifaschistischen Kräfte, das war jetzt Mittelpunkt. Die KPD gehörte zu den ersten Parteien, die diesem Aufruf folgten. Und am 7. August 1936 appellierten sie an alle militärisch ausgebildeten deutschen Antifaschisten im Exil, sich dem Kampf der spanischen Volksfront zur Verfügung zu stellen. Die SPD hingegen lehnte ein gemeinsames Vorgehen ab. Mitte September rief das Exekutivkomitee der Komintern, kurz EKKI, wo eben der Dimitrov der Sekretär war, da rief Dimitrov offiziell zur Unterstützung der Spanischen Republik auf. Und auch wenn Dimitrov wiederholt eigenständig strategische Linien verfolgte, die nicht immer im Einklang mit Moskau standen, also auch mit Stalin, war die Orientierung ganz klar. Spanien wurde zur Front des internationalen Antifaschismus. Und da gibt es so eine Sache, die steht jetzt nicht in dem Buch, aber zu diesem internationalen und auch deutschen Antifaschismus, was das für Verschränkungen hatte, da lese ich aus Arbeiterwiderstand im Dritten Reich von Ulrich Schneider. Ein bedeutsames Nebenprodukt für den antifaschistischen Widerstand im Deutschen Reich war die Einrichtung des deutschen Freiheitssenders 29,8. Das war ein Hörfunksender der KPD, der im Januar 37 bis in den März 39 von Madrid aus sendete und sich in deutscher Sprache an die Bevölkerung des Deutschen Reichs richtete. Also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, während des Spanienkriegs. Der Name 29,8 bezog sich auf die Wellenlänge von 29,8 Meter. Geschaffen als propagandistische Möglichkeit der KPD, bezeichnete sich der Freiheitssender 29,8 nach der Volksfrontkonferenz im April 37 in Paris als großdeutscher Freiheitssender. Natürlich in ironischer Persiflage auf die faschistische Selbstdarstellung als großdeutsches Reich und stellte sich dem Pariser Volksfrontkomitee zur Verfügung. Zentral in der Organisation der Brigaden waren Persönlichkeiten wie Palmiro Togliatti, André Marti, der Franzose. Dieser Marti, der ist im Buch von Peter Rau auch als der Mann an der Spitze der Brigaden, der wird auch als solcher bezeichnet. Also es gibt da ganz viele Namen zu nennen, die könnt ihr alle im Buch nachlesen. Ihre organisatorischen Leistungen ermöglichten es, innerhalb kürzester Zeit funktionierende Kampfeinheiten aufzustellen und zu koordinieren. Ein symbolischer Moment der Internationalisierung des Kampfes war die geplante Gegenolympiade in Barcelona. Hat mir vorhin schon mal erwähnt, die halt eben gegen die Olympischen Spiele von den im Deutschen Reich verlaufende 1936 stattfanden. Ja, und da gründete sich dann, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, eben die Grupo Thälmann, die dann zur Centuria Thälmann später wurde. Es gab auch noch andere Brigaden, die man hier mal kurz nennen kann, Colonne Rosselli, Centuria Commune de Paris und die Brigade Carlos Marx, Columna del Barrio und so weiter. Ein offizielles Gründungsdatum der internationalen Brigaden existiert nicht. Doch viele Historiker sehen das erste Angebot der Komintern im August 36 als Geburtsmoment. Schon im August und September kämpften viele der oben genannten Einheiten als strukturierte Einheiten an der Seite der Republikanischen Armee. Die wichtigste organisatorische Basis der internationalen Brigaden war das rückwärtige Hauptquartier in Albacete. Von dort aus wurden Rekrutierung, Ausbildung, Logistik und Einsatzplanung koordiniert. Ja, da kann man sich nochmal das merken, in Albacete war das Hauptquartier von den internationalen Brigaden. Ja, das militärische Zentrum. Aber auch darüber hinaus natürlich mit einem starken Symbolcharakter für den internationalen proletarischen Internationalismus. Ein antifaschistischer Gegenpol zur, ja, auch auf der anderen Seite, faschistischen internationalen Reaktion. Auf der Seite der Putschisten. Die internationalen Brigaden verkörperten den entschlossenen Willen der Arbeiterinnen und Arbeiter aus der ganzen Welt, dem Faschismus nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu begegnen. Und dieser Einsatz bleibt bis heute ein herausragendes Beispiel für internationale Solidarität, ja, im Geiste des Klassenkampfs. Peter Rau geht dann in ein paar Kapiteln noch auf die Zerrüttungen ein innerhalb von spanischen Parteien, auf Geheimdienstaktionen, auch vom sowjetischen Geheimdienst, NKWD. Das passt aber nicht so gut in den kleinen Büchertisch, deswegen das dann im Buch sehr empfehlenswert nachzulesen. Es ist wirklich ein spannendes Kapitel, aber sehr kleinteilig. Und den Kriegsverlauf, den skizziert Peter Rau noch an ein paar wenigen Eckpunkten, dass man einmal so diesen Kriegsverlauf von 36 bis 39 fassen kann. Er fängt an, also er, Peter Rau, in seinem Buch, und deswegen fängt er an auch mit dem ersten Abschnitt, war der Putsch und dann war die Bildung der Volksarmee. Erst der Putsch, dann die Bildung der Volksarmee in dieser Reihenfolge. Und diese Armee war dann der Versuch, die vielen Milizen zu zentralisieren und eine koordinierte militärische Struktur gegen die bessere ausgerüsteten, denn das waren sie, viel besser ausgerüsteten frankistischen Truppen zu schaffen. Die ersten Kämpfe um Madrid begannen bereits im August 36. Ja, dramatische Phase, daher kommt übrigens auch die berühmte Parole "No pasarán". Kein Durchkommen, sie werden nicht durchkommen. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Stolzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, wir gehen mal singt dein Heldenlied, Millionen singen mit. Halt, Stand! Rotes Madrid! Ein kämpferisches Symbol der republikanischen, ja, Widerständlichen. Es folgten intensive Auseinandersetzungen, bei denen die Hauptstadt monatelang belagert, aber eben nicht eingenommen wurde, 36. Guernica war dann 37 eine wichtige Marke, bombardiert von der Legion Condor. Im Mai 37 begann dann eine Großoffensive der Volksfront, also von den Republikanern, mit der Einnahme der Schlüsselstellung Brünet. Das ist ein bisschen westlich von Madrid. Und in diesen Kämpfen war auch das berühmte Hans-Beimler-Bataillon der 11. Internationalen Brigade beteiligt. Und diese Offensive brachte wirklich militärische Teilerfolge. Konnte die strategische Überlegenheit der Frankisten zwar nicht nachhaltig erschüttern, aber das war im Mai 37 mal ein guter Erfolg. Am Ende des Jahres 37 fanden die verlustreiche Schlacht um Teruel statt. Hier waren die republikanische Armee erstmals zahlenmäßig unterlegen. Die Niederlage führte zur dann starken Gegenoffensive der spanischen Faschisten im Dezember 37. Das war ein ganz starker Rückschlag für die Volksfront. Dann haben wir März 38 als nächste große Marke auf diesem Kriegsverlauf. Da verdoppelte nochmal der Sonderstab W des Deutschen Reichskriegsministeriums die wöchentlichen Waffen- und Materiallieferungen. Das war im März. Und im April 38 durchstieß, mittels dieser gestiegenen Förderung, durchstießen faschistische Truppen die republikanischen Linien und erreichten das Mittelmeer. Die Republik war jetzt geografisch in zwei Teile gespalten. Ja, bis zur Küste hin. Dann kommt der Sommer 38 und da kam es zur Entscheidungsschlacht am Ebro. Die ist ganz wichtig. Die republikanische Armee versuchte, das Blatt da zu wenden. Diese Schlacht entwickelte sich aber zu einem Abnutzungskrieg zwischen den beiden Fronten. 3 ganze Monate lang hielten die Kämpfe am Ebro an. Und trotz massiven Einsatzes auch der internationalen Brigaden und erbitterter Gegenwehr gelang es den Frankisten, mit deutscher Unterstützung die Offensive zurückzuschlagen. Es leitet sich eine deutsche antifaschistische Parole von dieser Zeit, dem Sommer 38, ab. Nämlich, dass deutsche Faschisten ausgerufen haben, wir kämpfen gegen Hitler am Ebro. Nach dem Rückzug der Interbrigaden am Ende 38 kam es zum Rückzug der Interbrigaden, da zeichnete sich das militärische Ende der Republik ab. Im Januar 39, genauer gesagt am 15. Januar, da fiel Tarragona. Franco marschierte Richtung Barcelona, das nach schweren Bombardierungen am 26. Januar 1939 eingenommen wurde. Das war das Ende des Spanienkriegs. Am 1. April verkündete Franco, also es ging ehrlich gesagt noch ein bisschen weiter, es ging noch nach Valencia und so weiter, aber mit dem Sieg über Barcelona war strategisch eigentlich der Sieg für die Franco-Faschisten erreicht. Am 1. April 1939 verkündete Franco dann den Sieg, ja, und erklärte seinen sogenannten in Anführungsstrichen Kreuzzug gegen den Bolschewismus für beendet. Und damit war ja auch klar, was das für einen Klassencharakter hatte, dieser Spanienkrieg. Der Preis dieses Sieges, ja, der war furchtbar. Also nach ganz seriösen Quellen sprechen von rund 100.000 Opfern allein durch die frankistischen Repressionen nach diesem in Anführungsstrichen, ja, Sieg, dem Kreuzzug gegen den Bolschewismus. Der Bürgerkrieg war militärisch beendet, ja, Bürgerkrieg ja auch in Anführungsstrichen, der Spanienkrieg war militärisch beendet, doch aber für viele Republikaner begann nun ein Leben in eben entweder Gefangenschaft, Exil oder halt eben dem faschistischen Terror. Der Krieg hatte eine soziale Revolution niedergeschlagen und dafür stand jetzt wieder Faschismus, Kirche und vor allem Kapital. Es gibt unheimlich viel darüber zu erzählen, wie die Interbrigadisten und die Volksarmee versuchten auch über die Pyrenäen nach Frankreich zu kommen und da Internierung unter auch Leon Blum auf sie warteten. Das wäre auch nochmal ein eigenes Kapitel, wie die Partisanenkämpfer sich ausbildeten. Auch da wäre noch viel zu erzählen. Dafür reicht aber der kleine Büchertisch nicht. Was passierte jetzt in Spanien nach dem Krieg? Ja, also auch nach Francos verkündetem Sieg über den Bolschewismus. Da folgte dann ein ganz blutiger Feldzug gegen die Besiegten. Die frankistische Staatsdoktrin legitimierte eine Politik der, ja, Vernichtung gegenüber allem, was an die Republik erinnerte. Noch im Februar 1939 wurde das Verfahren mit politischen Missetätern gesetzlich geregelt. Ein Freibrief für systematische Repression. Schätzungen zufolge wurden zwischen 1936 und 1944 rund 150 bis sogar 200.000 Menschen aus politischen Gründen ermordet. Ein amerikanischer Korrespondentbericht sagt sogar, den zitiert übrigens Victor Grossman, der mal Kneipengast bei uns war, und aus diesem Korrespondenzbericht zitiert der von 192.684 hingerichteten Republikanern, also äußerst präzise Zahlen. Darüber hinaus 1,5 Millionen politische Gefangene, die wurden gezählt. In Spanien gab es 190 Konzentrationslager und die wurden nicht 45 geschlossen, sondern erst 1962. Hinzu kamen Strafbataillone und der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeit. Zwangsarbeit dann zum Wiederaufbau in Infrastrukturprojekte und so weiter. Franco ließ sich zudem ein gigantisches Mausoleum errichten, das Valle de los Caídos. Das ist bis heute ein Wallfahrtsort für Altfranquisten. Ja, viele republikanische Kämpfer flohen ja über die Pyrenäen nach Frankreich, wo sie in Internierungslager kamen. Das waren ganz, also auch natürlich katastrophale Bedingungen. Die haben die teilweise dann auf Schiffe gesetzt und dann sollten die Kolonialtruppen unterstützen oder die wurden auch in Frankreich dann zur Zwangsarbeit eingesetzt. Da kam einiges zusammen. Die Kollaborateure vom späteren Vichy-Regime, später dann auch nachdem der Norden deutsch okkupiert war, die lieferten viele von diesen da Inhaftierten auch ganz freiwillig und ohne groß Bitte, Bitte an die deutschen Faschisten aus. Viele landeten dann auch in Mauthausen. Und ja, viele von diesen Widerständlern schlossen sich eben dem Widerstand an. Die antifaschistische Résistance in Frankreich profitierte entscheidend vom Einsatz der erfahrenen Kämpfer aus dem Spanienkrieg. Das ging bis in die 50er Jahre, und zwar von all denen, die sich vor den Frankisten retten konnten, die sich von der Gendarmerie der französischen Regierung retten konnten, die sich verstecken konnten und so weiter. Und die frankistische Einheitsbewegung, die Falange Española Tradicionalista, also die eine Partei, die eine Partei Francos, war ein führendes politisches Instrument des faschistischen Regimes. Und das wurde auch aufrechterhalten bis zu Francos Tod im November 75. In der Verordnung vom Juli 39 wurden umfassende Kompetenzen und Kontrollrechte kodifiziert schon. Also das ging dann von 39 bis 75. Und obwohl Spanien offiziell neutral blieb im Zweiten Weltkrieg, war es ideologisch fest an das faschistische Lager gebunden. Im Oktober 1940 trat es dem deutsch-italienischen Militärpakt bei. Und im Juni 1941 stellte Franco dem Deutschen Reich die Blaue Division mit rund 20.000 Mann zur Verfügung, die an der Ostfront bei Vologda im Einsatz war. Wer sich vertieft mit der Aufarbeitung dieser Zeit befassen will, dem sei auch unser Interview mit dem baskischen Tomasz empfohlen. Mit dem haben wir noch eine Folge aufgenommen. Er schildert sehr eindrucksvoll die Jahre der Transition und der Amnestia, ja, der Übergangszeit nach Francos Tod, also nach 75. Ja, aber damit sind wir mit unserem Überblick am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einen oberflächlichen Überblick in die Geschichte und die äußerst dunklen Kapitel des Spanienkriegs gewinnen und der internationalen faschistischen Schulterschlusses. Und ich freue mich bis zur nächsten Folge hier in eurer Lieblingskommunistenkneipe am kleinen Büchertisch. Ciao! Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.